Lektion 4, Übung 13. Ah, Frau Huang, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Brenner. Werner, Christian, der Besuch ist da. Moment, ich komme gleich. Und das ist Ihr Sohn, nicht wahr? Ja, ich heiße Christian. Freut mich, Christian. Mein Name ist Li Hua, Huang Li Hua. Guten Abend. Komme ich zu spät? Aber nein. Mein Mann holt gerade die Getränke aus der Küche. Sie kommen gerade richtig. Oh, danke. So schöne Blumen. Das war aber nicht nötig. Vielen Dank. Christian, holst du bitte eine Blumenvase? Li Hua, nehmen Sie doch Platz. Was möchten Sie trinken?